ist das Beil und geladen das Gewehr. Geknüpft das Geigenseil und im Kessel kocht der Teer. Das Erschießungskommando, wir seinen Delinquenten mit seinem kurzen Lächeln das nutzlose Dasein beenden. Erschießungskommando! Erschießungskommando! Erschießungskommando! Erschießungskommando! Wir wurden abberufen, um unsere Pflicht zu tun. Die Geister, die uns schufen, ließen uns viel zu lange ruhen. Die Zustände in unserem Land sind nicht mehr zu ertragen. Drum geht's im schwarzen Hergewand dem Feinde an den Kragen. Erschießungskommando! Erschießungskommando! Erschießungskommando! Erschießungskommando! Im Halbkreis stehen wir bereit. Die Waffen sind geladen. Gleich wird der altbekannte Feind die tiefen Blute baden. Wir werden ihn vernichten. Er wird elend verrecken. Wir kommen nicht um zu richten. Wir kommen um zu vollstrecken. Erschießungskommando! Erschießungskommando! Erschießungskommando! Erschießungskommando! Der Präsident des Volksgerichts, Dr. Roland Preißler, verkündet das Urteil. Werden als eifrüchige, ehrlose Ehrgeizlinge wegen Hoch- und Landesverrats zum Tode verurteilt. Erschießungskommando! Erschießungskommando! Erschießungskommando! Erschießungskommando! Wir töten hier aus Rache, wir töten um zu mahnen. Für die gerechte Sache, für unsere heiligen Fahnen. Wir kennen keine Gnade im Kampf um unser Land. Nur eiserne Hingabe und eine harte Hand. Erschießungskommando! Erschießungskommando! Erschießungskommando! Erschießungskommando! Erschießungskommando!